Kundgabe 5317. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.02.1952. Ernste Mahnung, sich von der Materie zu lösen. Dies ist das Gebot der Stunde, dass ihr euch von der Materie zu lösen suchet und mit verstärktem Willen das Geistige anstrebet. Noch ist die Erde mit ihren irdisch-materiellen Gütern euch begehrenswert. Doch nichts wird davon bestehen bleiben, wenn die Zeit gekommen ist, da sich meine Ankündigungen erfüllen, wenn das Ende dieser Erde da ist und euer Leben seinen Abschluss findet. Dann zählt nur noch, was ihr an geistigen Gütern gesammelt habt. Und dieser Reichtum nur macht euch fähig, die neue Erde zu beleben oder im geistigen Reich damit zu arbeiten. Wer aber von geistigen Gütern nichts aufweisen kann, wer mit der Materie so eng verbunden war, dass er das Geistige ganz vergessen hat, der wird selbst zur Materie werden. Er wird zur Neubannung verurteilt sein, weil nur die Erde sein Aufenthalt werden kann, weil das geistige Reich ihn nicht aufnehmen kann, da ihn die Materie noch gefesselt hält. Suchet euch zu lösen von ihr, machet euch frei von dem, was euer Verderben ist. Ihr habt die harte Materie schon vor langer Zeit überwunden. Lasset euch nicht von ihr aufs Neue gefangen nehmen, sondern suchet frei zu werden von jeglicher Form. Strebet das geistige Leben an, einen Zustand von Freiheit, Licht und Kraft. Und so ihr dazu gewillt seid, dann zögert nicht, denn es bleibt euch nicht mehr lange Zeit. Die Materie wird euch so lockend vor Augen gestellt von meinem Gegner, dass euer Wille ständig schwächer wird. Denket darüber nach, dass alles vergänglich ist, was ihr sehen und greifen könnet. Bedenket ernstlich die Wertlosigkeit dessen, was euch noch begehrenswert erscheint. Und stellet diesem gegenüber eine endlos lange Zeit, in Finsternis oder im hellsten Licht. Beide Zustände könnet ihr euch schaffen und darum wählet ernsthaft. Lasset die Materie fallen und suchet Verbindung mit der Welt, die euch ungleich Schöneres bietet als die irdische Welt, die bald ihrem Untergang entgegengeht. Lasset euch nicht betören von ihren Scheingütern, deren Verfall ihr alle noch erleben werdet. Denn um eurer Seelen willen lasse ich euch noch deutlich ihre Unbeständigkeit erkennen, auf dass ihr aufgerüttelt werdet und euch auf euer Los besinnet nach eurem Leibestode. Ich warne euch voll väterlicher Liebe, weil ich euch unsägliches Leid ersparen möchte, euch aber nur warnen, nicht aber zwingen kann, mich anzuhören. Lasset ab von den Freuden der Welt und kehret euren Sinn nach oben. Rufet alles lichtvolle Geistige um Hilfe an, so ihr zu schwach seid, euch selbst zu lösen. Seid guten Willens, zur Höhe zu streben, und es wird euch geholfen werden. Doch säumet nicht, denn es eilet die Zeit, und es kommt, wie es verkündet ist, in Wort und Schrift. Amen.